Aufs Glatteis geführt haben sie mich. Unfassbar. Mittwochmorgen letzte Woche. Ich lade Radio Rando Reloaded runter und sortiere es an die Spitze der Abspielreihenfolge. Vor der Arbeit schalte ich den Podcatcher ein und starte. Puerto Partida. Wat? Auf den Player geguckt. Rando ist ausgewählt, aber es läuft Puerto Partida. Ich klicke irgendwas anderes an. Läuft. Zurück auf Rando. Puerto Partida. Was zum... Ich klicke in die Mitte der Episode, Rando. Na fein, verarscht mich doch! Dann starte ich die Folge erneut ab Anfang. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 221, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Und nein, hier ist nicht Radio Rando, um allen Missverständnissen vorzubeugen. Aber ich starlighte noch. Ohrwurmtechnisch. Obwohl das eine mit dem anderen so gar nichts zu tun hat. Obgleich Züge wie Autos zuweilen durch Tunnel fahren. Was wiederum niemand versteht, sofern er sie es das Musical und die entsprechende Rando-Episode nicht kennen. Klingt kryptisch, ist aber so. Tja nun. Gern hätte ich euch zuletzt auch ein paar Indoor-Fotos ins Blog gelegt, zumal die Protagonisten am Ende der Vorführung durch eindeutige Gesten signalisierten, dass Fotografieren erlaubt sei. Allerdings nicht, ob die Fotos auch veröffentlicht werden dürfen. Da steht das Hausrecht gegebenenfalls über dem der Protagonistinnen, was ich nicht unfreiwillig testen möchte. Nächste Woche findet zum dritten und letzten Mal das Bunker-Event in Hoffnungsthal statt. Zumindest punkttechnisch von diesen Ownern organisiert. Die Möglichkeit, an einer Führung des Rösrather Geschichtsvereins teilzunehmen, ist davon unbenommen. Aber dann gibt's halt keinen Punkt. Nach derzeitigem Planungsstand werde ich mit meiner Holden teilnehmen, da Frank verhindert ist. Sein wird? Nichtsdestotrotz planen wir in naher Zukunft die punktlose Variante wahrzunehmen, damit auch er in den Genuss dieses Erlebnisses kommt. Apropos Bunker. Ich habe ja seit Beginn meiner geocachalen Phase mehrfach die Möglichkeit gehabt, an Bunkerführungen teilzunehmen. Sei es der Funkbunker in Kirspenich, der Regierungsbunker in Neuenahr-Ahrweiler oder der ehemalige Ausweichsitz der Landesregierung NRW in Urft. Letzteren besuchte ich zweimal. Einmal für eine Paparazzi-Führung und dazu schrieb ich seinerzeit am 8.8.2011 einen Beitrag im alten geschlossenen Blog. Titel: Lost Place Voyeurismus. Kleine Anmerkung, ich habe diesen und die folgenden Beiträge etwas überarbeitet. Halloa, Freunde des Verfalls, des maroden, verlassenen, vergessenen und des alten. Während die einen auf einem quasi verlassenen Militärgelände verloren den mecklenburgischen Fluten trotzten, begab ich mich bei dem etwas dezenteren Wetter in einen ebenfalls quasi verlassenen Ort. Es handelte sich um den Ausweichsitz der Landesregierung NRW. Am 14.05.2011 war ich schon einmal vor Ort, damals um im Rahmen einer GC-Veranstaltung an einer Führung teilzunehmen. Letztere war interessant gehalten, doch es blieb leider wenig Zeit für die Fotografie. Meist stand man sich auf den Füßen oder im Weg und der ein oder andere drängte sich kompakt ins SLR-Motiv. Glücklicherweise hatte ich schon im Vorfeld vernommen, dass eine weitere Veranstaltung in Planung sei. Ein Tag für Fotoenthusiasten, die mit ausreichend Zeit den Bunker nach Herzenslust ablichten können und dies auch in Bereichen, die bei normalen Führungen verschlossen bleiben. So trafen sich am Samstag, den 6.8.2011, gut 60 Menschen in Urft, um das Objekt der Begierde teils nochmals, teils zum ersten Mal paparaziös in den Fokus zu nehmen. Nach Entrichtung des obligatorischen Obolus und Einwilligung in den Haftungsausschluss wurde jeder einer der vier Gruppen zugewiesen. Nach dem obligatorischen Gruppenbild betraten wir zunächst die Garage, in der sich der Eingang zum Aufgang zum Bunker befindet. Dort startete die Führung, die uns zunächst in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzte und nebenbei die Räumlichkeiten des Bunkers vermittelte. Da ich kein Freund langer Wiederholungen bin, empfehle ich meinen Beitrag vom 15.05.2011. Halloa! Geocaching bildet. Manchmal. Zumindest, wenn es sich nicht um einen unbedeutenden Mikro an einer unbedeutenden Leitplanke im noch unbedeutenderen Niemandsland handelt. Wenn aber ein Geocacher eine Idee hat und seine Kontakte nutzt, um interessierten Hobbykollegen einmal etwas Besonderes zu zeigen, dann verdient das einen Artikel und gestern durfte ich und weitere 177 Teilnehmer an etwas Besonderem teilnehmen, der Besichtigung des ehemaligen Ausweichsitzes der Landesregierung NRW. Das Ganze lief unter der Nummer GC2PC7E und war ein für mich besonderes Erlebnis. Das Wetter sollte eigentlich recht bescheiden ausfallen, doch hatte Petrus ein Einsehen. So gelangten wir bei bewölkt sonnigem Wetter an den Ort des Geschehens. Freundlicherweise gab es Erbsensuppe, Würstchen, Teilchen und Getränke zu günstigen Konditionen, sodass ich mich zunächst stärken konnte. Und irgendwann ging es dann los. In einer kleinen Gruppe durch einen Nebeneingang einer Doppelgarage über eine Treppe zur Bunkertür. Unser Führender kannte sich überaus gut aus und gestaltete das Ganze als Übung. Wir waren die, die im Ernstfall das Land durch die Krise führen sollten, und uns mussten dazu zunächst die Gegebenheiten im Bunker erläutert werden. Unter diesem Motto ging es dann hinein und wir machten einen Zeitsprung zurück in die 70er Jahre. Und es gab richtig viel zu sehen. Die Dekontamination zum Beispiel, ausziehen, Kleidung entsorgen, Toilette duschen, anziehen. Dann begab man sich in die Dienstzimmer, zum Beispiel eine Durchsage machen, die im gesamten Komplex lautstark gehört werden konnte. Alternative Kommunikationswege gab es auch, zum Beispiel hochmoderne Telefone, Telex-Maschinen und eine Vermittlung. Und damit das auch alles funktioniert, existiert im Keller eine formschöne hochmoderne Telefonanlage. Apropos Keller. Selbstverständlich schlummert auch da allerlei Technik wie Kompressoren, Elektrik, Notstrom, Luftaufbereitung und. Und instand gehalten wurde das alles durch fleißige Monteure und mittels hochwertigen Werkzeugs. So hätten 200 Personen die Geschicke des Landes und der Bevölkerung lenken können, in zwei Schichten. Die einen hätten gearbeitet, während die anderen entspannt oder geschlafen hätten. Und als ich in diesem Tonstudio stand, musste ich unweigerlich an unseren Hochsitz denken. Genau. Und darum beende ich diesen Beitrag an dieser Stelle und weise darauf hin, dass es sich für Interessierte wirklich lohnt, diese Stätte einmal genauer anzuschauen. Nach der Führung gab es zunächst ein Frühstück. Dazu sind mehrere ehemalige Schlafräume mit Stühlen und Tischen ausgestattet worden, die bereits ansprechend gedeckt waren. Während des Frühstücks wurde das Logbuch ausgeteilt und jeder erhielt zur Orientierung einen Raumplan des Bunkers. Nachdem ich mich ausreichend gestärkt hatte, begab ich mich ans Fotografieren. Zu bestimmten Zeiten wurden Durchsagen gemacht, wenn ein interessanter Programmpunkt anstand, damit man sich zu gegebener Zeit an bestimmter Stelle einfinden konnte. Derartige Glanzlichter waren zum Beispiel die Öffnung der vierten Ebene, von mir liebevoll Kriechkeller getauft, oder die Inbetriebnahme eines der Notstromaggregate. Auch konnten Interessierte an diesem Tag den Notausgang begehen und oder in einen Kabelkanal kriechen. Von letzterem war Arachnophobikern jedoch dringlichst abzuraten. Zu unbestimmten Zeiten wurden allerdings auch Durchsagen der etwas anderen Art gemacht, die zeigten, wie albern und verspielt diverse Dosensucher doch sind. Gegen 16 Uhr wurden wir zu Kaffee und Kuchen geladen. Mittlerweile kannten wir uns im Objekt hervorragend aus und so fand man sich nach und nach an der Quelle wieder. Am Rande bemerkt war die Küche den ganzen Tag über besetzt, ein Service, den ich allerdings nicht in Anspruch nahm, weil ich zu beschäftigt war. Nun aber genug der Worte, hier nun endlich einige Inspirationen. Ja, und diese Inspiration waren Fotos, die ich mit Worten beschrieben habe, also mit Worten untertitelt eigentlich eher. Wie zum Beispiel, hat sich die Bunkertür hinter dir geschlossen, bist du drin. Zeit, die ABC-Schutzmaske an den Nagel zu hängen, denn du hast es geschafft. Ja, war dann ein Bild mit ABC-Schutzmaske. Nach der Seife vielleicht sicherheitshalber in den Sannbereich, die haben mir das gute Zeug. Nach dem ganzen Ärztestress erstmal einmal gepflegt entspannen bei hochwertiger Fernsehtechnik, bevor es ans Eingemachte geht. Telefonieren, fernschreiben, Lager erörtern, morsen und wenn man den Job hinter sich hat, geht's an die Belüftung oder etwas kontrollieren oder reparieren, irgendwas ist ja immer. Während an anderer Stelle die Radiosendung für das Land aufgezeichnet wird. Ende der Durchsage. Naja, fast. Wie die Bilder, die ihr jetzt nicht gesehen habt, hoffentlich ansatzweise vermittelt haben, ist das Objekt in einem hervorragenden Zustand. Selbst die Telefonanlage funktioniert. Der Bunker befindet sich in Privatbesitz, deren Eigentümer sich mit Herzblut um den Erhalt und die Vervollständigung der Einrichtung kümmern. Ich hatte das Glück, bislang auch sowohl den Regierungsbunker in Ahrweiler als auch die Sendestelle Regierungsbunker Kirsbenich besucht zu haben. Der Ausweichsitz hier in Urft ist bei weitem besser ausgestattet und in einem hervorzeigbareren Zustand. Die Führungen selbst sind fesselnd und vermitteln anschaulich die Ernstfallsituation, von der unser Land glücklicherweise verschont geblieben ist. Bis jetzt. Ich kann jedem Interessierten aus diesem Grunde nur ans Herz legen, diese Dokumentationsstätte zu besuchen. Dies auch, wenn es keinen Punkt dafür gibt, es liegt ausreichend Beifang im Umfeld. Und sollte der ein oder andere vielleicht sogar noch diverse verstaubende Schätze auf dem Speicher oder im Keller haben, die zur Vervollständigung der Anlage dienen könnten, wäre hier der passende Ort, wo sie noch langfristig einem sinnvollen Zweck dienen könnten, der Dokumentation einer düsteren Zeit in einem bestechenden Ambiente. Ich danke den drei Neffen für die Organisation, den Eigentümern für die Öffnung der unüblichen Bereiche, die Glanzlichter, die interessante und kompetente Führung und nicht zu vergessen die Bewirtung, sowie allen Teilnehmern für die gegenseitige Rücksicht beim Fotografieren. Es war ein außergewöhnlicher Tag an einem außergewöhnlichen Ort, den ich so schnell nicht vergessen werde. TJ, kleine Anmerkung, seitdem sind fast 14 Jahre ins Land gegangen und ob es noch Führungen gibt und wie diese gegebenenfalls gestaltet sind, kann ich nicht sagen. Falls Frank mal Bock drauf hätte, würde ich mich gern nochmal überreden lassen. Es folgt die Sendestelle Kirsbenich. Am 14.06.2011 schrieb ich dazu wie folgt: Halloa! Kürzlich hatte ich den Bunker der Landesregierung NRW besichtigt. Die konsequenteren Leser dieser Seiten werden sich erinnern. Das Wichtigste in einer solchen Einrichtung ist die Verbindung nach außen. Ohne Telefon und Funk wäre die Einrichtung quasi wertlos, da sie ihrer Hauptaufgabe nicht nachkommen konnte. Aus diesem Grund hatte man in Kirsbenich in der Nähe der Hartburg eine Sendestelle errichtet, ein Bunker für die Nachrichtentechnik. So verbirgt sich in einem eingezäunten Areal im Wald ein Antennenfeld, welches sich heute inklusive Bunker in privater Hand befindet. Von dort konnten Nachrichten per Funk um die ganze Welt verschickt werden. Heute kann das Gelände an bestimmten Tagen besichtigt werden. Im Rahmen einer Veranstaltung hatte ich so die Gelegenheit, an einer hochinteressanten Führung teilzunehmen. Da uns, den Teilnehmern, der Senderaum und das Antennenfeld zudem von einem dosensuchenden Funkamateur erläutert wurde, machte es die Technik auch für den Laien verständlich. Das Fotografieren im Rahmen der Führung ist gegen einen geringen Obolus gestattet, jedoch ist die Verwendung der Fotos nur für private Zwecke erlaubt. Das Außengelände ist über den Zaun hinweg einsehbar und die Antennen unübersehbar. Alle Antennen sind leider nicht mehr vorhanden, eine sogenannte Fächerantenne ist zum Beispiel umgezogen. Wer nicht weiß, was es mit dem Papstfinger auf sich hat, sollte gegebenenfalls an einer Führung teilnehmen. Aus gesicherten Quellen erfuhr ich, dass es Bestrebungen gibt, originalgetreue Einbauten wieder zu beschaffen, sodass mittelfristig der Funkbetrieb wieder möglich ist. Einige Funkamateure setzen hier viel Herzblut ein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben. Möglicherweise haben Sie es ja auch jetzt schon geschafft. Wie gesagt, 14 Jahre ist es her. Sollte ich hiermit das Interesse geweckt haben, kann der werte Leser weitere Informationen zu Ort und Besichtigungszeiten erhalten. Auch kann sich der merk- und fotobefreite Besucher vor Ort auf Wunsch und gegen Bares mit Literatur- und Fotodatenträgern zu moderaten Preisen eindecken. Auch hier nochmals die Anmerkung, dass es sich um einen fast 14 Jahre alten Beitrag handelt. Was sich in dieser Zeit wohl dort alles getan haben mag, vielleicht auch nochmal interessant, das herauszufinden. Unter dem Titel »Noch ein Bunker« erstellte ich dann am 10.08.2011 den Beitrag zum letzten der erwähnten. Halloa. Kürzlich war ich im Bunker. Davor war ich im Bunker, davor war ich in dem Bunker, in dem ich davor war und davor war ich im Bunker. Von letzterem, also eigentlich dem ersteren, habe ich euch noch gar nicht berichtet. Ich denke, es lag daran, dass ich hier seinerzeit noch nicht schrieb. Weil bleibt, wer schreibt, und damit ich im Nachhinein in meinem letzten Bericht vorgreifend Bezug auf ein vergangenes Erlebnis nehmen konnte, schreibe ich heute über die Besichtigung des Regierungsbunkers in Ahrweiler. Klingt kompliziert, aber nur bis hierhin. Apropos Schreiben und Bleiben. In der UdSSR und in der DDR wurde sicherlich auch viel geschrieben. Damals, zur Zeit des Kalten Krieges, aber geblieben sind nur noch Relikte. Weil damals TM eine Bedrohung mit Atomwaffen als sehr real eingeschätzt wurde, hatte sich unsere Regierung dazu entschlossen, einen Bunker zu bauen, in dem sie im Ernstfall Schutz suchen konnte, um von dort aus die Geschicke des Landes zu lenken. Soweit zur Theorie, die glücklicherweise auch Theorie blieb. Dieser Regierungsbunker befindet sich in Ahrweiler und ist dort zu besichtigen. Ich nahm seinerzeit das Etablissement im Rahmen einer Geocaching-Veranstaltung in Augenschein und habe dabei dem Führenden nicht immer aufmerksam zugehört. Viel hat leider darum den weiten Weg von meinem Kurz- ins Langzeitgedächtnis nicht geschafft, aber die eine oder andere Anekdote habe ich mir gemerkt. Ich musste seinerzeit einen Kompromiss eingehen zwischen Fotos und Führung. Auch bitte ich die Qualität der Bilder zu entschuldigen, aus oben genanntem Grund blieb kaum Zeit für Fotos, zumal man den Auslöser schnell drücken musste, bevor der nächste durchs Bild lief. Ein Bunker in dieser Größenordnung still und heimlich zu bauen, ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Dennoch hat man viel versucht. Insbesondere die großen MAN-Tore sind nicht mal eben in den Bunker einzubauen gewesen. Vielmehr war es notwendig, den Bunker um sie herum zu bauen. So schaffte man sie in den Wald und tarnte sie mit riesigen Netzen vor den Blicken aus dem Tal. Die Unmengen an Beton, die für den Bau benötigt wurden, konnte man ebenfalls nicht wirklich verheimlichen. Vielmehr muss Betonmischer an Betonmischer die Zufahrt hinaufgefahren sein. Laut einer Geschichte aus dem Nähkästchen, die mir zugetragen wurde, haben allerdings nicht alle dieser Fahrzeuge ihren bestimmungsmäßigen Entleerungsort erreicht. Sofern man gerade baute, Beton benötigte und einen Bierkasten greifbar hatte, soll es genügt haben, diesen auf die Straße zu stellen. In der Regel soll der nächste Betontransporterfahrer angehalten, den Kasten eingeladen und gefragt haben, ob er rechts oder links abbiegen müsse. Einige Privathäuser aus der Zeit des Bunkerbaus sollen so an einen Keller aus Bunkerbeton gekommen sein. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Auch als der Bunker fertiggestellt war, war es mit der Geheimhaltung nicht weit her. Für eine derartige Anlage musste die Bestromung im Notfall unabhängig und gesichert sein. Aus diesem Grund gab es Notstrom-Dieselaggregate in ausreichender Dimensionierung. So ein Aggregat muss allerdings von Zeit zu Zeit betrieben und gewartet werden, damit es im Notfall auch funktioniert. So hing immer, wenn die Motoren liefen, eine schwarze Wolke über dem Berg, die weithin kundtat, dass dieser Berg kein Geheimnis trug. Der Bunker selbst ist in eine 1,5 Kilometer lange Röhre gebaut worden, die auch heute noch existiert. Der Ausbau über alle Bunkerbereiche, ehemals 17,336 Kilometer lang, ist hingegen nur noch im Bereich von ca. 200 Metern vorhanden und zu besichtigen. Zu spät hatte man sich beim Rückbau überlegt, aus dem Bunker ein Museum zu machen. So endet die Führung kurz vor Ende jäh in einem riesigen Gitter, das dem Betrachter einen Fernblick in die gefühlte Unendlichkeit der besenreinen nackten Röhre offeriert. Sollte sich die Möglichkeit bieten, auf der anderen Seite des Gitters stehen zu dürfen, möchte ich hiermit mein Interesse daran bekunden, ebenso daran, die Röhre begehen zu wollen. Die Einrichtungen des Bunkers dokumentieren teilweise den Ausbau, den er seinerzeit hatte. Allerdings sind die Einbauten museumstechnisch wiederhergestellt, das heißt hereingeräumt worden. Funktionsfähig an seinem Platz ist dort eher nichts. Da ist der Ausweichsitz der Landesregierung NRW anders geartet. Ein Bunker, der in weiten Zügen original belassen wiederhergestellt, funktionsfähig und darum als Gesamtkonzept ein viel interessanteres Objekt ist. Man betritt den Bunker durch einen formschönen Vorraum mit Vitrinen und Ausstellungsstücken aus dem Kalten Krieg. Es geht durch eine Bunkertür, die zwar ihren gewissen Reiz hat, doch den Reiz schlechthin haben die bereits erwähnten großen MAN-Tore. Wenn sich ein solches tonnenschweres Tor in den Gang schiebt und den Bunker verschließt, ist das hier eine ganz andere Nummer, denn hier kommt man auch mit schwerem Gerät nicht mehr weiter. Die Inneneinrichtung im Erdgeschoss bestand aus Dekontamination, Kommunikationseinrichtungen, Schalt- und Regelwarten, Dienstzimmern, Besprechungsräumen, Küchen, Werkstätten und vielerlei anderer Räumlichkeiten. Auch der Rundfunk und das Fernsehen besaß hier eine Außenstelle. Im Obergeschoss, das heißt oberhalb der Zwischendecke, befanden sich in erster Linie Schlaf-, Freizeit- und Waschräume. Die seitliche Wölbung des Gangs verriet immer, dass man sich auf der oberen Ebene befand. Soweit mein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Auch der Besuch dieser Dokumentationsstätte ist nicht von einem GC-Punkt abhängig. Wer sich für derartige Dinge interessiert, für den gibt es einiges zu entdecken. Weiterführende Informationen erhält man auf der hauseigenen Internetseite. Wem das nicht reicht, dem sei das Buch Geheimakte Regierungsbunker ans Herz gelegt, eine Investition, die sich für den wirklich Interessierten allein schon durch die Bilder auszahlt. Ich empfehle, nach dem Besuch des Regierungsbunkers zunächst den Sendebunker in Kirsbenich zu besuchen, der mit dem Regierungsbunker eng verknüpft war. Als Schmankerl für den Bunkertriathlon hebt man sich den Ausweichsitz der Landesregierung NRW auf, denn das Beste kommt bekanntlich am Schluss. Ja, werte Hörerinnen und Hörer, wir hatten sie und wir haben sie aufgegeben. Kosten nur, braucht man nicht mehr, können weg. Einer ist noch gut erhalten, einer eine Ruine und einer bis auf wenige museale Meter rückgebaut. Zack, dreht sich die Welt weiter, der vermeintlich nette Nachbar im Osten eskaliert und der große Bruder im Westen scheißt auf die Familie. Mutmaßlich wäre es heute besser, die Bunker noch in funktionsfähigem Zustand zu haben. Oder die aufgegebenen Kasernen nach Wegfall der Wehrpflicht, aber was weiß ich schon. Egal. Neutorte, alte Kerzen. Kerzen, die schon auf der letzten nicht sonderlich gut brannten, aber hey. Bemerkenswert hingegen fand ich eine Nachricht des Spiegels vom 17.03.2025, die durch das Fediverse zog. Sofern ich's richtig verstanden habe, soll der französische Europaabgeordnete Raphael Glucksmann, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, die USA aufgefordert haben, die Freiheitsstatue zurückzugeben, die ihnen Frankreich zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung vom 4.07.1776 geschenkt hat. Der Grund? Weil die USA sie offenbar verachte. Das einstige Symbol für Freiheit und die Hoffnung auf ein besseres Leben passe nicht mehr zu Trumps derzeitiger Abschiebepolitik und der Annäherung an Russland. Selbstverständlich passiert das nicht, denn geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen, weiß doch eigentlich jedes Kind. Uneigentlich jedoch? Ich meine, wir wissen ja nicht, wie die Welt sich entwickelt haben wird und ich gehe davon aus, dass es nichts gibt mit Föderation im Sinne von Star Trek. Ehrlicherweise, erscheint mir eine Dystopie im Sinne von Mad Max nach dem Klimawandel als wahrscheinlicher. Aber was, wenn es ein genialer Wissenschaftler schaffen würde, ein entsprechendes Kraftfeld in einer entsprechenden Größe zu erzeugen und zu teleportieren? Das wäre ja wohl der Hammer, ausreichend kriminelle Energie vorausgesetzt. Französische Meteorologen errechnen irgendeine günstige Nacht mit vorzüglichem Seenebel und Just in Time nimmt ein Schiff Kurs auf den New Yorker Hafen. Der Nebel wird dichter und dichter, die Sicht immer schlechter. Dumpf, wie durch Watte gedämpft, tönen die Nebelhörner der Schiffe durch die Suppe, als das Schiff Kurs auf Liberty Island nimmt und dank einer Radar-Tarnvorrichtung ungesehen anlegt. Eine Gruppe von Spezialisten betritt eilig die Insel. Die Mitglieder begeben sich auf den Sockel am Fuße der Statue und platzieren merkwürdige Kegel an den Sockelkanten der Ebene, auf der die Statue ruht. So schnell wie sie gekommen waren, verlassen sie die Insel und kehren aufs Schiff zurück. Als die Besatzung vollständig an Bord ist, gibt der Kapitän den Befehl zur Initiierung der Kraftfeldsequenz, woraufhin ein unsichtbarer Laserstrahl vom Schiff den naheliegendsten Kegel auf der Plattform anpeilt. Als die Verbindung steht, lässt der Kapitän ablegen. Das Schiff nimmt Kurs auf das offene Meer, während der Nebel die Insel verschluckt. Nach einer halben Meile lässt der Kapitän das Schiff stoppen und das Achterdeck räumen. Der Decksboden wird eingezogen und aus dem Rumpf erhebt sich ein Maschinenturm. Ein Countdowner klingt und als er abgelaufen ist, kann man aus Richtung der Insel ein dezentes Leuchten wahrnehmen. Nach wenigen Sekunden nimmt die Leuchtkraft schlagartig zu und entlädt sich in einer Art Lichtblitz, gefolgt von einem lauten, aber dumpfen Knall. Danach ist Dunkelheit und Stille unterbrochen vom Klang vereinzelter Nebelhörner. Das Schiff nimmt Fahrt auf, während der Turm in den Rumpf zurückgleitet. Dann schließt sich das Heck. Als sich der Nebel am nächsten Morgen lichtet, bietet sich den New Yorkern ein ungewöhnliches Bild. Der Sockel auf Liberty Island ist leer, die Freiheitsstatue verschwunden. Das heißt verschwunden im Sinne von dort verschwunden, denn wirklich weg ist sie nicht. Sie materialisierte sich fast zeitgleich und ein Lichtblitz später am Pointe de Perne auf der Ile de Caisson. Da steht sie nun und blickt auf den Phare de Nividique, einen Leuchtturm am westlichen Punkt Frankreichs, wie immer den man richtig ausspricht. Oder Frau. Meanwhile in New York alle so, hä? Und während America's Folks noch an einen Zaubertrick eines Illusionisten glauben, tickern Franzosen das Internet mit Liberty-Fotos voll. Das kann die CIA dem POTUS bestätigen, dem vor Wut die Karottenfransen hochstehen. Umgehend wird die Navy in Marsch gesetzt, was sich eigentlich ziemlich bescheuert anhört, wo die doch uneigentlich nicht marschiert, sondern schwimmt oder taucht. Mission Free Liberty hat der Präses die Mission genannt. Wir nennen sie Mission Impossible. Denn was glaubt er eigentlich? Niemand. Naja, nicht wirklich niemand weiß, wer dahinter steckt, aber selbst dem größten Dummdödel sollte klar sein, dass irgendjemand über eine Technologie verfügt, ein solch großes Objekt wie die Freiheitsstatue zu teleportieren. Und dass er oder sie das mutmaßlich wieder tun könnte. Free Liberty. Lächerlich, wo sie doch freier ist, als sie jemals war. Nichtsdestotrotz nimmt die Navy Kurs auf Frankreich, das bekanntlich Mitglied der NATO ist. Drohungen aus Washington folgen dem Menti des französischen Präsidenten, der selbst weder einen Plan hat, was da passiert, noch wer dafür die Verantwortung trägt, während ein kleines, schaulustiges Mädchen auf einer unbedeutenden Insel namens Île de Caisson mit seinem Handy eine gelbe Haftnotiz auf dem Zehennagel des kleinen Zehs einer grünspanigen Statue fotografiert. Prochain arrêt, Place Rouge. Und mit diesem Bomben-Cliffhanger dieser KRD-exklusiven Bomben-Story endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 221 vom 21.03.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Liberty, wo bist du? Bitte melde dich. Liberty. Liberty, wo bist du?